顾问 consultant consultant 这个单词来自于动词 consult C-O-N-S-U-L-T 例如咨询某人 consult somebody 下面我们有看到另外的补充的 additional additional 它的名词形式是去掉 al 我们常说的此外 in addition 商业交往当中有很多是机密的机密的 confidential confidential 这个单词大家一定要注意见到了 confidential 就不要随意的翻看因为机密的文件只有那些有资格的人才可以看到 商业交往要照顾好自己的客户客户 client client 我们在商业谈判中还经常可以把自己的客户称之为 customer CUSTOMER 大家也可以使用这个单词 Client 是律师必须使用的客户请大家要注意如果自己的行业是律师行业就要把自己的客户称之为 Client Client Customer 下面一个表达代表 On behalf of On behalf of 我们常用的一个句子结构就是 We do something on behalf of somebody我们代表某人做某事例如我们可以说 We are present at a meeting on behalf of my boss 那么我们代表我们的老板出席了本次会议 应该是经过老板授权的下面一个表达确认或者是肯定 Confirm Confirm 那么大家在银行的 ATM 自动取款机上可以见到这个词如果大家确认了密码就可以 confirm 确认 否认否定 deny deny 我们常说的 nobody can deny the fact that 没有人可以否认这一事实这个 that 后面可以跟一个从句例如没有人可以否认地球是圆的 nobody can deny the fact that the earth is round 接下来我们有看到投标书 Tender, tender 这个单词是非常特别的一个用法原来指的是什么东西的品质比较嫩比较脆所以叫 tender 下面一个词透露 reveal reveal 它经常做动词代表揭示 reveal something 好接下来我们有看到迫切的紧急的 urgently urgently 它的形容词是 urgent 我们常说的紧急情况那么如果紧急情况用一个名词就是 emergency E-M-E-R-G-E-N-C-Y emergency 好朋友应该经常保持联络 be in touch be in touch 我们也可以使用 keep in touch 来代表保持联系 好接下来请大家把书翻到第318页我们来看 text D memorandumFrom David Rose to Henry Faulkner. Subject: Tanaku Silicon Project. Visit to Clarke and Williams Consultants. From 代表这个备忘录的提出者 to 应该是收信人或者是查看备忘录的人 Subject 代表的是主题非常清楚的 From to subject 是商业信函中或者是商业备忘录中经常使用的结构 I went to see Mr. Clark the consultant for the Tanaku project to try to find out what additional benefit Pencils was offering to NDA It was very difficult to get any information from him I explained that I was not asking him to give me confidential information as I knew he could not do thatI told him that we wanted to help his clients in Tanaku, and that I was sure he would not object to that. 那么这是一次商务的访问。I went to see Mr. Clark, 后面跟了一个同位语。The consultant for the Tanaku project, 他是 Tanaku 项目的顾问。那么我拜访的目的是 to try to find out what additional benefit,Pencil was offering to NDA 我想知道 Pencil 公司有没有给 NDA 提供额外的一些好处 It was very difficult to get any information from him 注意一个固定表达 It was very difficult to do 很难做什么事情那么代表他没有从他那儿得到很多的信息 I explained that I was not asking him to give me confidential information 我解释说我并没有指望他给我提供额外的或者叫绝密的信息 As I knew, he could not do that 因为各位听众都知道商业上的保密协议是每一个经商人员必须遵守的一个原则 I told him that we wanted to help his clients in Tanaku 我跟他解释说我们想帮助他的客户 and that 还解释说 I was sure he would not object to that object to 反对某事我很确定他不会反对这件事的 I asked him if it was true that Mr. Watanabe had visited Tanaku again He informed me that this was true. I went on to ask him if Mr. Watanabe had made a new offer to the NDA on behalf of Pencil. He replied that he could not talk about such matters with me. However, I found out that Pencil's tender for the Silicon Project was very close to ours. 另外 I asked him if it was true.我问他是否渡边先生 had visited Tanaku again 又到了这个地方去 He informed me that this was true 他 confirmed this 确认了这件事情 I went on to ask him 我又问了他 if Mr. Watanabe had made a new offer to the NDA on behalf of Pencil 我继续问他是否渡边先生代表 Pencil 公司向 NDA 提供了新的一个建议He replied that, 那么他回答说 he could not talk about such matters with me, 那么对方是非常遵守自己的商业道德的。However, 但是我发现 Pencil's tender for the Silicon Project was very close to ours. Pencil 公司的投标书与我们的非常相近。 Dr. Walker, who was also at the meeting,revealed that the calamara platter was a problem area in Tanaku. She said it needed development urgently. Clark admitted that his clients would be interested if we offered some means of developing this area, and asked me what means of development we had thought of. When I admitted that I did not know, he agreed to give us another fortnight to come up with an offer. 那么可以看到两个公司之间的竞争是非常严重的。Dr. Walker, who was also at a meeting, 那么 Walker 博士后面跟了一个定语从句他也在会场 revealed that the Calamaro Plateau, Calamaro 高原 was a problem area in Tanaku, 在这个地方是一个有问题的区域。She said,She 代表前文中提到的 Dr. Walker 他说 It needed development urgently 需要立刻的开发 Clark admitted that his clients would be interested 那么 Clark 承认说他的客户会非常感兴趣 If we offered some means of developing this area 如果我们有方法来开发这个地区 And asked me 问我 What means of development we had thought of 我们是否想到了解决方案When I admitted that I did not know, 当我承认我并不知道的时候 he agreed to, 他同意 give us another fortnight, 请各位听众要注意 fortnight 代表两周十四天在英文是一种特别的说法他另外给我两周的时间 to come up with an offer, 给他一个新的议案 I thanked him and told him I would be in touch as soon as possible, and that I would fly straight to Tanaku from London, from where I will send you my next report. 那么我感谢了他 and told him, 然后告诉他 I would be in touch as soon as possible, 我会尽快和他联系的 and that, 同时也说 I would fly straight to Tanaku from London,我立刻从伦敦飞往 Tanaku 这个地方 From where 在 Tanaku 我会再给你我下一份报告 Memorandum From David Rose to Henry Faulkner Subject

人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您收听广播系列讲座《德语三百句》。时间过得真快，转眼之间，我们的节目已经接近尾声。虽然每次只有短短的十分钟，但能与收音机旁的朋友们一起学习德语，我们感到非常愉快。经过这段时间的勤学苦练，相信您的德语学习一定有了进步。您还记得吗？在碰到朋友或同事时，我们是怎样问候对方的 ？Guten Tag, wie geht es dir? Guten Tag, wie geht es dir? 那么遇见您的上司或客人呢 ？Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, wie geht es Ihnen? 要是想知道对方的名字，怎么问呢 ？Wie heißen Sie bitte? Wie heißen Sie bitte? 当然还可以用下面这个句型 Wie ist Ihr Name bitte? Wie ist Ihr Name bitte? 您可能还想了解他来自哪里，是不是可以这样问 Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? 您可以把 Schmidt 先生这样介绍给您的朋友 Darf ich vorstellen? Das ist Herr Schmidt. Darf ich vorstellen? Das ist Herr Schmidt. 认识了一个新的朋友，自然很高兴，怎么表达呢 ？Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. 我们中国人好客，有时会邀请德国朋友去吃饭。 Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Darf ich Sie zum Abendessen einladen? 如果朋友邀请您去做客或是吃顿饭，您怎么感谢呢 ？Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich danke Ihnen.Für die Einladung. 刚刚到达一个陌生的地方，对当地不熟悉，比如要去火车站，可以这样问 Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? 我们还学习过打电话，您还记得吗？在德国接电话，拿起听筒要先自报家门 Guten Tag, hier ist Gärtner. Firma Siemens, Klein, guten Tag. Ich möchte Herrn Müller sprechen. Einen Augenblick bitte, ich verbinde. 请您再听一遍。 Guten Tag, hier ist Gärtner. Firma Siemens, Klein, guten Tag. Ich möchte Herrn Müller sprechen. Einen Augenblick bitte, ich verbinde. 我们还经常谈到时间、日期。1997年8月10日用德语怎么说 ？Am 10. August 1997. Am 10. August 1997. 那么今天下午三点钟呢 ？Heute Nachmittag um 3 Uhr. Heute Nachmittag um 3 Uhr. 我们还学到了不少日常生活中的表达法，比如购物，是不是可以用这个句子问问价格 ？Was kostet das？Was kostet das? 还有一个句型可以说 Wie teuer ist das? Wie teuer ist das? 在银行换钱，怎样了解兑换的比价 Wie ist der Wechselkurs? Wie ist der Wechselkurs? 在理发店，您可以这样和理发师说 Waschen, schneiden und rasieren. Waschen, schneiden und rasieren. 拍了照片后怎么冲洗胶卷 ？Ich habe hier einen Film zum entwickeln. Ich habe hier einen Film zum entwickeln. 照相机坏了，可以让懂行的师傅帮助看一看。 Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? 我们还经常出行，您可以打电话订飞机票。 Bitte, Gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? 当然也可以打电话订房间。 Haben Sie noch Zimmer frei? Haben Sie noch Zimmer frei? 朋友们还记得怎样买火车票吗？ Bitte einmal nach Frankfurt. Bitte einmal nach Frankfurt. 与刚刚认识的朋友，您不妨谈谈天气。 Heute ist das Wetter sehr schön. Die Temperatur ist gestiegen. Heute ist das Wetter sehr schön. Die Temperatur ist gestiegen. 体育也是我们和朋友经常谈论的话题之一。问问您的朋友是否喜欢进行体育锻炼，最喜欢的体育项目是什么？ Treiben Sie gern Sport? Treiben Sie gern Sport? Was ist Ihr Lieblingssport? Was ist Ihr Lieblingssport? 业余生活是丰富多彩的，工作之余，您不妨可以做一些短途的郊游。 Ich will einen Ausflug machen, wenn das Wetter schön ist. Ich will einen Ausflug machen, wenn das Wetter schön ist. 要参观旅游，旅行社可是您的好帮手。 Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten.当然了，生活中也不是一帆风顺。如果身体不舒服，比如说感冒了，怎么和医生说呢？ Herr Doktor, ich bin stark erkältet und fühle mich nicht wohl. Herr Doktor, ich bin stark erkältet und fühle mich nicht wohl. 万一丢了东西，怎样在失物招领处找回自己的东西呢？还记得在失物招领处的对话吗？ Ich habe meine Aktentasche verloren. In der Tasche sind Ausweise und ein Adressbuch. Wenn Ihre Sachen hier abgegeben werden, werden Sie sofort benachrichtigt. Ich habe meine Aktentasche verloren. In der Tasche sind Ausweise und ein Adressbuch. Wenn Ihre Sachen hier abgegeben werden, werden Sie sofort benachrichtigt. 要用德语交流，就要不断的学习。如何找一个比较理想的德语培训班呢？ Guten Tag, ich möchte gern bei Ihnen Deutsch lernen. Wir haben zwei Deutschkurse, einen Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Wie lange dauert der Kurs für Fortgeschrittene? Ein halbes Jahr. Wann beginnt der Sprachkurs? Am nächsten Montag, dem 1. April. Kann ich mich gleich anmelden? Ja, hier ist der Anmeldeschein. 可见用德语交流的机会真是不少。您是否在学习和工作中已经试着用我们学过的这些表达法了呢？当您能够与外国朋友进行简单的交流时，您是否已经感觉到了学习德语的乐趣呢？听众朋友们，到今天为止，德语三百句节目就全部播送完了。希望您有时间继续学习德语。我们祝您学习取得更大进步。 Wir wünschen Ihnen beim Deutschlernen viel Erfolg und alles Gute. 再次感谢您的收听，朋友们再见。 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Okay, there's always one reason.